Auch in Ländern mit entwickelter Klassenstruktur treten Klassen, Klassenschicksale vom Rand her in den Schatten der neuen Version vom sogenannten Grundwiderspruch zwischen den Kräften der Erhaltung von technischer Rationalität, Verwaltung, Produktion von Normalität und einer Ungleichzeitigkeit von Revolten, die Elemente vorbürgerlicher und postindustrieller Kritik umschließt. Das ist eine Zusammenfassung seiner Vorlesungen eigentlich, was er dargelegt hat. Hier ist eine mächtige Quelle jenes zweiten Paradigmas von Umwälzung, er hat also zwei Paradigma aufgemacht, das alte ist das klassisch-marxistische, das neue ist ein unbestimmtes, sozusagen die neue Unübersichtlichkeit, wie Habermas das zeitgleich nannte. Hier ist eine mächtige Quelle jenes Paradigmas von Umwälzung, der Aufstand gegen die Strukturen des Post-Histoire, er hat das vorher, das ist auch der Titel dieser letzten Vorlesung, als den Topos, könnte man sagen, des Post-Histoire, das heißt die Geschichte der Klassenkämpfe ist eigentlich zu Ende, ist an ihr Ende gekommen jetzt heute, alles ist universalisiert, alles ist nivelliert und alles ist quasi vom großen Leveler-Kapital auch aus der Klassenwidersprüchlichkeit herausgeplättet worden, ja, dieses Erscheinungsbild, sodass er schreibt, hier ist eine mächtige Quelle von Umwälzung, der Aufstand gegen die Strukturen des Post-Histoire und diese sich uns im sozusagen Bruch zeigende Population lässt eine Synthese unter dem Konstrukt eines sogenannten kollektiven Subjekts nicht mehr zu. Am wenigsten als Klassensubjekt. Und da bin ich zusammengesungen und habe gedacht, ach, auch du, Brückner, wie gut, dass du nicht weitergelebt hast, denn sonst wärst du auch so einer geworden, der den großen Abschied verfolgt hat. Da fährt er aber fort. Gleichwohl verweist eine revolutionäre Theorie, die auf die Existenz eben dieses Klassensubjekts gegründet ist, auf eine nach wie vor gültige allgemeine Theorie des Zeitalters und der gesellschaftlichen Umwälzung, aber eben, in Anführungsstrichen, materialistisch. Selbst wenn die beiden Paradigma von Rebellion sich in gewissen Elementen gegenseitig ausschließen sollten, haben doch beide ihr Fundamentum in re, also ihr Fundament in der Sache. Wir können weder in der BRD noch sonst wo in Europa das Konzept Klassenkampf, also den Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital, den Prozess der Konstituierung von Klassenbewusstsein, der politischen und ökonomischen Emanzipation der Klasse und die sozusagen kulturrevolutionären Strömungen der Gegenwart als einander falsifizierend betrachten. So, als wäre Wahrheit nur in der Vernichtung der einen durch die andere herstellbar. Ich breche das hier ab. Es ist hier deutlich, das ist mein letztes Wort in diesen Aufzeichnungen, ja, der letzten Vorlesung, die er nicht mehr halten konnte. Erst sieht es nach einem positivistisch-soziologisch gesättigten und durch die Beobachtung alles total auch akkumulierten, wissenschaftlich vor Augen geführten, mit Foucault, mit allen möglichen Zeugen der, mit Hobsbawm, sehr auf die englische, auch Raymond Williams und sich stützenden Empirie, gesättigten These vom Abschied des Proletariats, sieht nach einem Salto Mortale Brückner aus. Und im nächsten Atemzug macht er es zu einem Salto Vitale, indem er eben sagt, nein, kategorial, und da schlägt das alles zu Buche, was er sozusagen gelernt hat in all den Jahrzehnten, was er mit Kral zusammen auch gelernt hat, ja, diese Schärfung der kategorialen Redlichkeit und der kategorialen, des Festhaltens an dieser kategorialen Strenge und Höhe, ja, das ermöglicht es ihm zu guter Letzt in dieser neuen Unübersichtlichkeit, wo sich ja bald in Bäume auflöst, nun gerade zu sagen, hier haben wir neu, er formuliert es dann in folgenden Sätzen aus, auch sehr schön in den Schlusssätzen dieser Vorlesung. Hier haben wir zu tun, ja, es ist alles noch viel schlimmer, noch viel unübersichtlicher, packen wir es an, ja. Hier ist das Feld für Wissenschaftlichkeit als ein Konstituent für unser Bewusstsein, ein Arbeitsfeld und ja, das ist also dann das Umschlagen des Salto, was nach dem Salto Mortale aussieht, sie dann, erweist sich dann als Salto Vitale für die Neukonstituierung von historisch-materialistischer Wissenschaft umzusehen, wie kann die Klasse zur Klasse des Bewusstseins werden, aus der gegenwärtigen Segmentierung als Milchstraße der Klassenströmungen heraus. Soweit erstmal der Weg, soweit man ihn ja sehr grobglotzig skizziert, mit großen Sprüngen und Spannungsbögen vielleicht vor Augen führen kann. Nein, es ging doch mal. 10.